Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Ernstfall. Das Gelände lag ein wenig abseits an einem kleinen Bach. Einige Spaziergänger schlenderten vorbei und es sah alles ganz idyllisch aus, bis auf die Gruppe von Männern, die in seltsamen Uniformen herumstanden. Einer, der es offenbar gewohnt war, den Überblick zu bewahren, bewegte seinen Kopf langsam hin und her, ehe er zu reden begann. So, Leute, wir machen gleich weiter. Fischer, was machen Sie, wenn einer der Kameraden verletzt unter einem Baumstamm liegt? Ich rede mit ihm. Mit dem Baum? Nein, mit dem Kameraden. Und wenn er keine Antwort gibt? Dann drehe ich ihn in die Seitenlage und hole Verstärkung. Und was machen Sie, wenn Sie alleine sind? Alleine? Tut mir leid, das hatten wir noch nicht. Was sagt Ihr gesunder Menschenverstand, Fischer? Da muss ich zuerst im Büchlein nachschauen. Entschuldigen Sie, wenn ich die Aufführung kurz unterbreche. Wer sind Sie? Maloney ist mein Name. Ein Herr Fischer erwartet mich. Genau. Das geht jetzt nicht. Wir sind mitten in einer Zivilschutzübung. Das sehen Sie doch. Und ich bin Zivilist und ich erwarte einen angemessenen Schutz und eine noch viel angemessenere Behandlung. Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Diese Übung ist dazu da, Sie, um den Rest der Welt eines Tages vor dem Schlimmsten zu bewahren. Und wer schützt uns vor den Zivilschützern? Schon gut, Maloney. Gleich ist Mittagspause. Dann können wir uns unterhalten. Meinetwegen. Lassen Sie sich nicht stören. So, meine Herren, wir machen weiter. AC-Bereitschaft erstellen. Wenn ich pfeife, bedeutet das C-Alarm. Und wenn ich huste, ist dicke Luft. Sie sind hier nicht weiter erwünscht. Oder möchten Sie bei der Übung mitmachen? Könnte Ihnen nicht schaden. Danke, aber seit ich bei den Pfadfindern wegen übler Nachrede und vorsätzlicher Brandstiftung ausgeschlossen wurde, krieg ich Juckreiz beim Anblick von Uniformen aller Art. Auch Sie werden eines Tages vielleicht von einem dieser Männer hier gerettet. Die Gefahren sind allgegenwärtig. Wenn ich mir die Truppe so anschaute, musste ich dem Mann recht geben. Sie sah tatsächlich wie eine mittlere Bedrohung aus. Ich verzog mich ein wenig und wartete, bis es Mittag wurde. Fischer, mein neuer Klient, tat geheimnisvoll, als er endlich wieder auftauchte. Wir verzogen uns auf die Toilette. Das war nicht gerade geschickt vorhin. Nun mal halblang. Sie sagt mir am Telefon nichts davon, dass Sie hier den Ernstfall proben. Ich möchte, dass Sie diesen Umschlag hier für mich aufbewahren. Es ist sehr wichtig. Was soll das? Wären Sie mit einem Notar nicht besser bedient? Nein. Heute Nachmittag gibt es eine Brandschutzübung. Sie können zusehen, wenn Sie wollen. Allerdings dürfen Sie das entsprechende Gelände nicht betreten. Ich habe vorgesorgt. Sie sagten mir, dass ich einen Feldstecher mitnehmen soll. Ja. Aber was soll der ganze Unsinn? Später, Maloney, später. Ich bezahle Sie gut. Hier. Ein Vorschuss. Und jetzt muss ich wieder zurück. Er ging und ich blieb mit einigen Hunderten in der Tasche. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass der Mann mindestens 3 Schrauben locker und eine ganz draußen hatte. Und solche Leute sollten im Ernstfall uns arme Zivilisten schützen. Ich wollte mir gerade draußen ein wenig die Beine vertreten, als der Instruktor auf mich zukam und mich anstrahlte wie ein Ernstfall. Vielleicht sieht das alles nicht sehr professionell aus, aber es ist durchdacht und effizient. Mit Verlaub, mein Herr, Ihre Truppe sieht aus wie ein versprengter Haufen Reservisten aus dem Ersten Weltkrieg. Hier muss es stimmen. Im Herzen und natürlich im Kopf. Sehen Sie, dieser Zivilschutz ist eine tolle Sache. Da werden die unterschiedlichsten Charaktere, Kopf und Handwerker, zusammengebracht. Und alles ergänzt sich wunderbar. Jemand gibt die Hand und jemand den Kopf. Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihnen kopflose Gestalten lieber sind als handlose? Nein, nein. Wir brauchen Leute mit Kopf. Denken Sie nur an die Logistik. Das ist eine Riesenaufgabe. Er schwärmte noch ein wenig. Ich zog mich zurück und wartete. Dann begann die Brandschutzübung. Ein Haus stand in Flammen und die kleine Truppe löschte es mit Bravour. Der Instruktor rannte wie ein wild gewordener Fußballtrainer von einer Löschspritze zur anderen und gab Anweisungen. Zwischendurch hörte man einen Pfiff. Und dann wurde auch noch ein Verletzter aus der Ruine geborgen. Der Mann war vom Ruß bedeckt und der Instruktor demonstrierte, wie man einen Bewusstlosen beatmen sollte. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass dieser Teil nicht mehr zu der Übung gehörte. Der Bewusstlose war Herr Fischer, mein Klient. Und die panischen Bewegungen des Instruktors und das ratlose Herumstehen der anderen deuteten darauf hin, dass der Ernstfall eingetroffen war und dass niemand von den Anwesenden damit gerechnet hatte. Neben den blauen Uniformen der Zivilschützer tummelten sich noch einige andere uniformierte Gestalten in dem Übungsgelände. Der Zwischenfall hatte einiges Aufsehen erregt, aber selbst das konnte einen lebenslänglichen Polizisten nicht erschüttern. Üble Sache. Aber so etwas kann leider passieren. Der Mann war wohl nicht vorsichtig genug. Vielleicht hat er auch geglaubt, dass die Schutzmaske den Rauch filtert. Dass sie das nicht tut, sollte er doch genau an diesem Kurs gelernt haben. Das stimmt schon, aber vielleicht wollte der Mann seinen Kameraden etwas beweisen. Soll ja vorkommen. Was ich nicht verstehe, Baloni. Was machen Sie eigentlich hier? Ich dachte immer, Sie seien selbst für zivile Dienste untauglich. Das könnte Ihnen wohl so passen. Sie glauben also tatsächlich, dass Herr Fischer bei einem Unfall ums Leben kam? Es gibt nichts, was dagegen spricht. Oder sehen Sie hier etwa ein Motiv für ein Verbrechen? Aber so wie ich Sie kenne, werden Sie garantiert noch eines finden, nicht wahr, Maloney? Am liebsten hätte ich ihm eine Eimerspritze an den Kopf geworfen und ihm nachher mit einem Dreiecktuch die Nase poliert. Doch ich hielt mich zurück und wandte mich dem Instruktor zu, der so bleich war, dass ich ihn am liebsten flach auf den Rücken gelegt hätte, so wie man das mit Schockpatienten macht. Seit ich Instruktor bin, ist mir so etwas noch nie passiert. Sie glauben doch hoffentlich nicht den Unsinn, den die Polizei von sich gibt. Wieso? Lebt der Mann vielleicht noch? Nein, nein, er ist tot. Aber ich habe so meine Zweifel, dass der Mann verunfallt ist. Was hatte Fischer überhaupt in dem brennenden Haus zu suchen? Bei der Übung ging es darum, möglichst schnell den Brand zu löschen und dann im Innern des Gebäudes nach Verletzten zu suchen. Fischer hat wahrscheinlich zwei verschiedene Übungen durcheinander gebracht. Wie kommen Sie denn darauf? Die Schutzmaske. Fischer trug die Schutzmaske, als wir ihn im Gebäude fanden. Ich hatte aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei dieser Übung nur der Helm, nicht aber die Maske aufgesetzt werden muss. Fischer ist also unter der Maske erstickt? Ja, die Polizei sagt, dass er erstickt ist. Könnte es sein, dass er die Maske nicht richtig aufhatte? Nein, nein, das haben wir ausgiebig geübt. Er hätte die Maske sogar im Schlaf richtig anziehen können. Weshalb haben Sie eigentlich während der Brandschutzübung gepfiffen? Ich habe nicht gepfiffen. Ich hatte, weiß Gott, anderes zu tun. Er schaute belämmert neben mir vorbei. Ich ging ins Zivilschutzzentrum und ließ mir von einer Frau die Unterlagen des Toten aushändigen. Das darf ich nicht. Nun seien Sie nicht so stur. Ich darf nicht einfach Auskünfte geben. Ich möchte doch bloß wissen, ob in diesem Kurs Leute dabei sind, die Fischer kennen. Vielleicht sogar mit ihm zusammenarbeiten. Auch das darf ich Ihnen nicht sagen. Dann melde ich mich als Freiwilliger. Wie bitte? Ich möchte bei der Übung mitmachen, kapiert? Her mit dem Helm und der Eimerspritze. Zivilschützer Maloney meldet sich zum Dienst. Melden Sie sich bei Ihrer Gemeinde, Sie werden dann eingeteilt. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Ich lächelte, ging nach draußen, wartete und ging wieder leise hinein. Die Frau hatte sich nach hinten verzogen. Ich kramte ein wenig in den Unterlagen. Wenig später hatte ich die Auskünfte, die man mir vorenthalten hatte, doch noch gekriegt. Fischer war zusammen mit zwei Arbeitskollegen für den Kurs aufgeboten worden. Ich ging wieder nach draußen und landete beim Instruktor. Sie schon wieder? Geht die Übung etwa weiter? Die Kursteilnehmer waren alle damit einverstanden, weiterzumachen, trotz des tragischen Unfalls. Naja, im Ernstfall werden dann ja sowieso reichlich Leichen herumliegen. Mich würde mal interessieren, weshalb davon eigentlich nie die Rede ist. Sie tun hier so, als ob Sie mit Ihrer müden Truppe die Welt vor dem Untergang retten könnten. Dabei geht es im Ernstfall vor allem darum, Leichen zu bergen und wegzuschaffen. Haben Sie das den Leuten schon mal gesagt? Das ist pure Schwarzmalerei. Das wissen Sie ganz genau. Das, was wir hier üben, kann auch bei kleineren Katastrophen und Unfällen von Nutzen sein. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir es heute mit einer Leiche zu tun. Ein Unfall. Ich bestehe darauf. Meinetwegen bestehen Sie darauf. Ich persönlich würde gerne mal mit Herrn Bach reden. Bach? Ein ausgezeichneter Mann. Er schwärmte mir von Bach vor, aber er meinte keine Fugen und Kantaten, sondern Bachs Fähigkeit, eine Notschlafstelle für 6 Personen in einer Stunde aus Dachlatten zusammenzunageln. Bach musste einen enormen Hammer bei sich haben. Während ich auf ihn wartete, schaute ich mir den Umschlag, den mir Fischer gegeben hatte, etwas genauer an. Darin waren nur einige Blätter mit Zahlen drauf. Ein Computerausdruck. Bach kam, ohne Hammer. Ja, ich arbeite mit Fischer zusammen. Grauenhaft, dieser Unfall. Und dennoch machen Sie weiter mit der Übung? Ach, wissen Sie, ich habe Fischer nicht sehr gut gekannt. Ich arbeite im Magazin unten und Fischer in der Verwaltung. Wir hatten kaum miteinander zu tun. Und wenn ich heute nach Hause gehe, muss ich den Kurs später nachholen. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist da hinten wieder etwas passiert. Das darf doch nicht wahr sein. Ich drehte mich um. Tatsächlich sah man den Instruktor wieder wild gestikulieren und jetzt hörte ich ihn auch schreien. Am Boden saß einer der Zivilschützer benommen da und hielt mit beiden Händen den Kopf fest, so als könnte dieser jederzeit abfallen. Als ich nahe genug dran war, hörte ich, wie jemand sagte, dass dem Mann ein größerer Brocken Bauschutt auf den Helm gedonnert war. Irgendetwas schien bei dieser Übung nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Der Instruktor hatte vorsichtshalber die Polizei alarmiert. Doch die fand keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Und so musste der Instruktor wohl oder übel damit leben, dass in seiner Klasse bereits der 2. schwerwiegende Unfall passiert war. Der Mann ist wieder einigermaßen okay. Nichts Schlimmes. Er war bloß ein wenig benommen. Schlimm genug. Aber so wie ich Sie kenne, werden Sie auch dann nichts unternehmen, wenn der Mann seinen Verletzungen erliegt. Nun übertreiben Sie nicht, Maloney. Ein kleiner Zwischenfall, mehr nicht. Es deutet nichts darauf hin, dass er etwas mit dem Unfall von heute Morgen zu tun hat. Mehr fiel ihm zu diesem Thema nicht ein. Ich persönlich mache mir nicht viel aus, wie auch immer gearteten, militärischen Instruktoren. Aber unser Eins muss sich auch mit dieser Gattung Mensch abgeben. Langsam habe ich das Gefühl, dass Sie etwas mit diesen Zwischenfällen zu tun haben könnten. Vielleicht gehören Sie zu diesen Leuten, die grundsätzlich gegen alles etwas einzuwenden haben. Nicht grundsätzlich, bloß von Fall zu Fall. Kritisieren ist das eine, besser machen das andere. Sagen Sie das mal all den Literatur- und Filmkritikern dieser Welt. Oder besser nicht, sonst versuchen die es tatsächlich noch. Und dann müsste Ihre Truppe uns arme Konsumenten vor dieser Katastrophe schützen. Zum Glück trug Isla einen Helm. Das hätte sonst schwerwiegende Folgen haben können. Genau das stört mich an der ganzen Sache. Wie bitte? Sehen Sie, Fischer trug eine Gasmaske, obwohl er gar keine tragen sollte. Und Isla einen Helm, obwohl gerade eine Zigarettenpause angesagt war und alle ihren Helm abstreiften. Das war Zufall. Mehr nicht. Ein glücklicher Zufall. Er glaubte wohl selbst nicht an das, was er gerade gesagt hatte. Ich suchte und fand eine Toilette im Gebäude. Herr Bach war ebenfalls da. Das war immerhin eine Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ja, Isler arbeitet in derselben Abteilung wie Fischer. Sie haben den gleichen Vorgesetzten gehabt. Und diese Zahlen hier auf dem Papier, sagen die Ihnen was? Ja, vermutlich interne Buchungen. Aber mit Zahlen kenne ich mich nicht aus. Höchstens mit Lottozahlen. Das genügte vorläufig. Ich klemmte mir ein Telefon zwischen Wange und Achsel und machte einige Anrufe. Sie waren aufschlussreich. Danach ging ich wieder zurück zur Truppe. Die Moral war entwichen wie die Luft aus einer Gummipuppe. Und mit der Luft geht bekanntlich auch die Lust. Die Leute standen herum und schauten belämmert rein. Ich stellte mich unauffällig neben Isla. Der Instruktor instruierte. Aus diesem Grund möchte ich die Übung abbrechen. Ich glaube, wir alle sind etwas mit den Nerven fertig. Was soll das, Maloney? Haben Sie das gesehen? Was denn? Ihre Leute griffen sofort zur Gasmaske. Selbstverständlich. Schließlich habe ich mit einem Pfiff immer einen AC-Alarm simuliert. Und das wurde Fischer zum Verhängnis. Das verstehe ich nicht. Herr Isler wird Ihnen das gleich erzählen. Wie bitte? Hat Aphrodite dem kleinen Julius eine Wimper gezupft? Sie hören doch selber, Maloney, dass Isler sich noch nicht von dem Schlag erholt Zu hat. Den Fahnen, Kumpanen, wenn das Land sich wehrt, greif auch ich zum Schwert, so wahr ich ein Emmentaler Lochkäse bin. Nun hören Sie endlich auf mit dem Unsinn, Isler. Sonst stopfe ich Ihnen die Buchungsbelege in den Mund. Was für Buchungsbelege? Fischer hat sie mir gegeben. Aus den Belegen kann der Buchhalter Ihres Betriebes einwandfrei ablesen, dass Sie eine größere Summe unterschlagen haben. Und genau das hat Ihnen Fischer auch unter die Nase gehalten. Er wollte Karriere machen, dieser Fiesling, auf meine Kosten. Er wollte, dass Sie freiwillig auf Ihre Beförderung verzichteten. Sonst hätte er Sie angezeigt. Ich habe Schulden und meine Frau erwartet von mir, dass ich Karriere mache. Was sollte ich tun? Vielleicht eine andere Frau suchen und Privatkonkurs anmelden. Das ist so leicht gesagt. Sie wollten es sich noch viel einfacher machen. Während der Übung pfiffen Sie mit dieser Pfeife. Fischer zog sich instinktiv die Maske über. Sie brauchten ihm nur eine Hand auf die Maske zu pressen und schon waren Sie Ihren Karrierehämmer los. Isler? Stimmt das? Natürlich stimmt das. Und das Theater vorhin war eine geschickte Selbstinszenierung. Isler sorgte dafür, dass ihm dieser Brocken auf den Kopf fiel. Isler, ich habe an Sie geglaubt. Ich war stolz auf Sie, als Sie mit der Eimerspritze das Feuer umzingelten. Und ich war stolz auf Sie, als Sie im Bunker all die Dachlatten aneinander hämmerten. Und ich war stolz, einen Kameraden wie Sie aus den Trümmern zu bergen. Weshalb haben Sie uns alle so enttäuscht? Ach, lecken Sie noch kreuzweise. Damit wäre der Fall erledigt. Das ist die größte Enttäuschung meines Lebens. Isler. Unser Kamerad. Ein Mörder. Er jammerte noch ein wenig, ich ließ ihn jammern. Isler wurde verhaftet und wanderte in den Knast. Der Instruktor wurde einige Monate später im Fernsehen geoutet. Ein intimer Kenner der Szene wies darauf hin, dass der Instruktor heimlich Liebesgedichte an General Schwarzkopf verfasste. Man ließ ihn dennoch weiter seines Amtes walten. Ich persönlich hatte genug vom Ernstfall und ließ mich eine Woche lang volllaufen. Es tat höllisch gut.